Gut, dann hört man mich so? Ja. Gut. Dann danke für diese diese Einführung und auch die Einladung. Und wie gesagt, wir sind heute hier, um, wie wir auch im Ankündigung, wie auch der Untertitel unseres Vortrags ist, über die Unmöglichkeit poststrukturalistischer Gesellschaftskritik zu reden. Dass das ein Thema ist, also dieses Hin und Her, diese Kritik an der Theorie und Kritik daran, ist ja schon eine Diskussion, die es länger gibt. Also man kann das vielleicht, diese ganze Diskussion beginnen lassen, vielleicht sogar schon mit Alfred Schmidts Kritik am Strukturalismus in den 70er Jahren, über die Diskussionen, die dann in den 90er Jahren so in der Jungle World und im Umfeld und geführt worden sind, zwischen eben die beiden Lager sozusagen, die Postmodernen und was man im weitesten Sinne mit einer kritischen Theorie der Gesellschaft benennen kann. Und diese Auseinandersetzungen sind immer wieder aufgetaucht. Dass diese Auseinandersetzungen als polemische geführt wurden, oft soll dabei allerdings nicht das Problem sein eigentlich. Denn Polemik kann zwar nie konstruktiv, aber durchaus produktiv sein. Und zwar in dem Sinn, wie Karl Krause einmal gesagt hat, dass es so etwas wie eine Produktivkraft kritischer Zerstörerarbeit gibt. Das vielleicht einmal sozusagen vorweg. Denn auch auf diesen Vortrag, man hat das ja vielleicht auch ein bisschen jetzt bei der Einführung gehört, wo gesagt worden ist, dass nicht alle mit dieser Zusammenfassung einverstanden sind. Also bei diesem Vortrag gab es ja schon im Vorfeld Reaktionen. Unter dem im Internet veröffentlichten Ankündigungstext wurde bald ein Mail gepostet. Und auf dieses möchte ich jetzt nun kurz ein bisschen eingehen, da sich in dem Mail Argumentationen finden, die einige Punkte streifen, auf die ich sowieso eingehen wollte, ganz schön konkretisieren und auf den Punkt bringen oder ja, gute Ansatzpunkte geben. Namentlich unter anderem eben auch die, um was es im ersten Teil des Vortrags gehen wird, um die angebliche oder vermeintliche Nähe von Marx und kritischer Gesellschaftstheorie und zum Poststrukturalismus. Also in dem Mail steht, also in dem Posting steht, dass Butler, Foucault, Derrida wesentlich weniger kritisch zu Marx und zu marxistischen Theorien und Praxen gewesen seien, als es derzeit im deutschsprachigen Raum behauptet werde. Also solle man nicht plump aufeinander herumhacken, sondern lieber gemeinsam die Gesellschaft verändern. Also auch hier kommt schon das, man soll lieber das Gemeinsame herausstreichen und um Himmels Willen nicht polemisch werden. Aber das ist jetzt auch nicht, das soll jetzt nicht nur an diesem einen Poster irgendwie festgemacht werden, denn diesen Versuch, die Kritik, eine sozusagen allein auf die Kritik an der Aufklärung reduzierte kritische Theorie mit Poststrukturalismus zusammenzubringen, hat eben nicht nur dieser eine Poster versucht, sondern auch in klarerweise längerer und elaborierterer Form Alex Demirovic vor einiger Zeit in der Prokla. Dort wird eben versucht, Foucault als Nachfolger oder gar Vollender einer Gesellschaftskritik sozusagen adornoscher oder horkheimischer Prägung hinzustellen. Und auf diesen Beitrag von Alex Demirovic werde ich auch in meinem Vortrag noch dann kurz eingehen. Kennzeichnend ist dafür jetzt nur mal so viel hier, dass die Differenzen, die bei der Beurteilung der Gesellschaft, die kritisiert werden soll, diese Differenzen, die auftauchen, es wird der Versuch, diese Differenzen nicht auszudiskutieren, sondern eben sozusagen eher klein zu reden, um die Möglichkeit zu geben, eine aktive Bewegung oder so irgendwas, eine aktive gesellschaftskritische Bewegung zu formieren. Und das, würde ich sagen, bekommt solchen Bewegungen meistens ziemlich schlecht, wenn man quasi die Punkte, warum man diese Gesellschaft eigentlich kritisieren will, nicht wirklich auf den Punkt bringt und ausformuliert. Allerdings hat dieser Versuch, Foucault und kritische Theorie so ganz nah zueinander zu rücken, ja durchaus einen Punkt, nämlich den, dass das Foucault ja auch schon in manchen Interviews versucht hat. Also er hat sich zumindest in zwei Interviews explizit auf die kritische Theorie bezogen und eben immer die Nähe zu seinem Denken herausgestrichen, mit auch ein paar kritischen Einwänden, aber zu denen komme ich dann gleich. So meinte er zum Beispiel, also Foucault gegenüber Duccio Trombadori in dem Interview, ich hatte einige Texte von Horkheimer gelesen, die aus einem breiten Diskussionszusammenhang hervorgegangen waren. Ich begriff nicht recht, worum es dabei ging, verspürte aber eine gewisse Nachlässigkeit im Umgang mit dem analysierten historischen Material. Aber, dann sagt er weiter, heute habe ich begriffen, dass die Repräsentanten dieser Schule, früher als ich, Thesen vertraten, die auch ich seit Jahren geltend zu machen versuche. Und überhaupt bedauert er, dass es als Vertreter der kritischen Theorie zunächst nach Paris ins Exil geflohen waren, es zu keiner Zusammenarbeit mit der damaligen französischen Philosophie und Soziologie gekommen sein. Also die damalige französische Philosophie und Soziologie, die sich mit Namen wie Bataille und Calois und ja, Klosowski und so weiter verbindet, also zu der auch Foucault dann eine sehr positive Bezugnahme gehabt hat. Also er schreibt da, also wo er das eben bedauert, zwischen der Frankfurter Schule und einem französischen philosophischen Denken hätte es über die Wissenschaftsgeschichte und damit die Frage der Geschichte der Rationalität zu einer Verständigung kommen können. Aber die Verständigung kam nicht zustande. Und Foucault vermutet den Grund dafür, warum es trotz aller Gemeinsamkeiten zu keiner Verständigung kam, in einer Art Narzissmus der kleinen Differenz. Wenn er meint, nichts verberge eine Gemeinschaft im Problem besser, als zwei nah beieinander liegenden Weisen es anzugehen. Das habe dann eben dazu geführt, dass das Echo der kritischen Theorie in Paris nicht so ausgefallen sei, wie gewünscht. Also er sagt dann weiter in diesem Interview, alle Welt weiß, dass viele Vertreter der Frankfurter Schule sich 1935 nach Paris geflüchtet haben und dass sie sehr schnell fortgegangen sind, angewidert wahrscheinlich. Einige haben das sogar gesagt. Auf jeden Fall aber traurig und betrübt, weil sie auf kein größeres Echo gestoßen waren. Das mit dem angewidert, das also stimmt durchaus. Allerdings, warum sie angewidert waren, darüber sagt Foucault weniger. Denn dann müsste er mal auf so die inhaltlichen Gründe eingehen, warum das so war. Verfolgt man nun aber den Briefwechsel zwischen Adorno, der also da schon in London war, und von Benjamin, der noch in Paris blieb, dann kann man immer wieder eine sehr harsche Kritik an dieser Philosophie und Soziologie finden, wie sie eben mit den Namen, die ich vorher schon erwähnt habe, verbunden ist. Diese Namen, also dieser Bataille, Calois und Klosowski, die sich in dem Collège de Sociologie, pardon my French sozusagen, zusammengefunden haben, haben halt bei ihrem Versuch die bürgerliche Gesellschaft und auch besonders die individualisierenden Tendenzen in der bürgerlichen Gesellschaft zu kritisieren, schon Schlüsselbegriffe wie Macht und Mythos, die auch bei Foucault dann eine gewisse Rolle spielen, also vorweggenommen. Zwar nicht ganz, also man kann jetzt natürlich nicht sagen, das ist gleich der Foucault 1:1, aber es gibt halt doch einige starke Überschneidungen. Vielleicht ist auch noch ganz interessant, weil wir zuerst von den Polemiken gesprochen haben, also ich eigentlich gesprochen haben, dass, wenn man sich da zum Beispiel anschaut, wie Adorno da im Briefwechsel zum Beispiel einen Text von Calois kritisiert, diese Gottesanbeterin, diesen Text, dann ist das, was heutzutage so als Polemik gefürchtet wird, ja geradezu harmlos, denn da greift er ja wirklich in die Vollen. Also er schreibt da zum Beispiel, das ist über diesen Text, es ist das freilich ein Materialismus, den er, also Calois, gewiss mit Jung gewiss mit Klages gemein hat. Und leider mehr als das. Nämlich die antihistorische, der gesellschaftlichen Analyse feindliche und in der Tat kryptofaschistische Naturgläubigkeit, die am Schluss zu einer Art Volksgemeinschaft von Biologie und Imagination führt. Also Polemik ist auch nichts Neues und man braucht auch keine großartigen Berührungsängste zur Polemik zu haben, weil es da eben wirklich Gründe gab, warum eben die kritische Theorie eine Kritik an der damaligen im französischen Philosophie und Soziologie hatte. Insgesamt war Adorno, was ist das Urteil, das Adorno dann sozusagen über diesen Text fällt, dass ihm die Sache zu kosmisch ist und zu wenig wirklich, also das kommt auch, ist auch schon in dem Zitat angeklungen, auf die historische, durch Vermittlung von Gesellschaft und Natur bedingte Konstitution des Subjekts eingeht. Das ist auch die Kritik, die er eben an diesem, College der Soziologie, Entschuldigung, ach, das ist ein Zungenbrecher, formuliert. Aber nochmal zurück zu Foucault und seiner Einschätzung der kritischen Theorie. Also wie gesagt, er streut der kritischen Theorie in diesem Interview zunächst einmal Rosen, eben indem er darauf hinweist, dass die viele Sachen gesehen haben oder thematisiert haben, die auch er thematisieren wollte, aber keine Rosen ohne Dornen, denn er formuliert dann auch seine Kritik an der kritischen Theorie und ja, das kann man sich dann nochmal anschauen, wie denn der Sachgehalt dieser Kritik ausschaut. Also er sagt dann nochmal in diesem Interview: Was mich betrifft, so glaube ich, dass die Philosophen dieser Schule Probleme gestellt haben, mit denen wir uns noch immer abmühen. Insbesondere, dass der Machteffekte in Verbindung mit einer Rationalität, die sich historisch-geografisch im Abendland vom 16. Jahrhundert an definiert hat. Und hier kann man natürlich schon einwenden, und ich glaube, hier lässt sich auch ganz gut der Unterschied zwischen eben dem, was Foucault betrieben hat und dem, was der Horkheimer und Adorno betrieben haben, festmachen. Denn hier kann man schon einwenden, dass es ja in der Dialektik der Aufklärung, also dem Buch, von dem man mal sagen kann, also auf das sich der Foucault auch bezieht, dass halt das Buch ist, dass es da eben um eine Herausbildung einer spezifischen Rationalität geht, wo man denken kann, dass sich diese Foucault und die kritischen Theorie am ehesten berühren würden. Dass es also in dieser Dialektik der Aufklärung nicht nur um die Aufklärung im engeren Sinne, also um diese philosophische Strömung geht, sondern auch durchaus um die Antike, wie sich in diesem umfangreichen Exkurs über Odysseus zeigen lässt. Denn schon anhand einer Interpretation des homerischen Epos wird gezeigt, wie das Subjekt sich durch Naturbeherrschung konstituiert, sich dabei aber auch selbst als Natur beherrschen muss und so diese Herrschaft wieder auf es selber zurückschlägt. Dabei geht es bei Horkheimer und Adorno nicht darum, dass sich ein Diskurs durchsetzt, eine Rationalität offenbar selbst definiert oder in Ablehnung an den Wahnsinn sich definiert, sondern die Interpretation der Odyssee verweist in den einzelnen Abenteuern, die da immer wieder behandelt werden, auch auf das Niveau des Stoffwechselprozesses zwischen Gesellschaft und Natur hin. Wenn zum Beispiel die Episode mit den Lotophagen, den Lotusessern, deren Speise den Essenden alles vergessen und seinen Subjektstatus verlieren lässt, als Versuchung der, also das ist jetzt Zitat Horkheimer Adorno, Regression auf die Phase des Sammelns von Früchten der Erde wie des Meeres, älter als Ackerbau, Viehzucht und selbst Jagd, kurz als jede Produktion. Und als das wird das gesehen und eben nicht als irgendwie ein Diskurs oder eine Rationalität, die sich da durchsetzt. In diesem Hinweis auf den Menschen, in diesem Hinweis auf den Menschen als auch, aber nicht nur Naturwesen, aber sieht Foucault schon das Problem des marxistischen Humanismus, in dem er den Kardinalfehler der kritischen Theorie sieht und dabei einem durchaus verbreiteten Missverständnis darüber, was denn die Kritik der Aufklärung bei Horkheimer und Adorno will, aufsitzt. Er meint, also das ist jetzt sein Kritikpunkt an der kritischen Theorie, nur scheint mir, dass die Vorstellung, die sich die Vertreter der Frankfurter Schule von dieser Erzeugung des Menschen durch den Menschen machten, wesentlich darin bestand, zu meinen, es müsse all das befreit werden, was in einem System, das Rationalität mit Repression verbindet, oder in einem Ausbeutungssystem, das mit einer Klassengesellschaft verbunden ist, ihn von seinem eigentlichen Wesen entfremdet hat. Hier machte sich Foucault mit seiner Kritik, würde ich jetzt sagen, insofern einfach, als die kritische Theorie genau das nun nie behauptet hat, dass es eben so etwas wie ein eigentliches Wesen des Menschen gäbe. Im Gegenteil, die Anthropologie, die von einem Wesen des Menschen schwadroniert, war immer auch Ziel der Kritik. Und so, man kann da stellvertretend für viele Stellen vielleicht einmal einen kurzen Text oder eine kurze Stelle aus der negativen Dialektik von Adorno zitieren, wo er ganz explizit sagt, nicht zuletzt darum ist die Rede von der Selbstentfremdung unhaltbar. Sie ist, trotz ihrer besseren Hegelschen und Marxen Tage oder um ihretwillen der Apologetik anheimgefallen, weil sie mit Vatermiene zu verstehen gibt, der Mensch wäre von einem Ansichtseienden, das er immer schon war, abgefallen, während er es nie gewesen ist und darum von Rückgriffen auf seine Archei nichts zu hoffen hat als die Unterwerfung unter Autorität, gerade das ihm Fremde. Der Unterschied besteht also nicht in der Ablehnung eines ursprünglichen Wesens des Menschen, also in dieser Idee von einem ursprünglichen Wesen des Menschen, sondern in der Frage, ob denn ein vernünftiger Zustand, in der Natur und Subjekt versöhnt wären, denkbar oder überhaupt wünschenswert ist. Für Foucault ist das nun nicht der Fall. Also es gibt ja die berühmte Stelle, mit der das Buch die Ordnung der Dinge schließt, diese Bemerkung, der Mensch also sei eine junge Erfindung, eine bloße Wirkung einer Veränderung in den fundamentalen Dispositionen des Wissens. Würden diese Dispositionen nun durch irgendein Ereignis verändert, so wettet er, dass, eben das Zitat, das berühmte Zitat, der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Und er bringt das in diesem Gespräch mit Duccio Trombatore präziser auf die Formel vom Tod des Menschen, mit dem er allem ein Ende setzen will, dass dieser Erzeugung des Menschen durch den Menschen eine feste Erzeugungsregel ein wesentliches Ziel vorgeben will. Also es gibt kein Ziel, unermüdlich und endlos löst eine Subjektivität die andere ab und dieser Wechsel wird zum Selbstzweck, zu einem ewigen Prozess, in dessen Mühlen das Subjekt gerät. Also das ist jetzt ein Zitat von Foucault wieder. Diese Serie von Subjektivitäten wird niemals zu einem Ende kommen und uns niemals vor etwas stellen, das der Mensch wäre. Der Mensch ist ein Erfahrungstier. Er tritt ständig in einen Prozess ein, der ihn als Objekt konstituiert und dabei gleichzeitig verschiebt, verformt, umwandelt und ihn als Subjekt umgestaltet. Und hier, richtigerweise, wenn auch eben aus den falschen Gründen, sieht Foucault eine Unvereinbarkeit mit der Frankfurter Schule. Aber weniger, weil eben, wie schon gesagt, also die Frankfurter Schule oder die kritische Theorie dem wahren Wesen des Menschen nachlaufen würde, sondern weil sie in diesem und in dem Punkt sozusagen sehr gut materialistisch gegen dieses Opfer, das in die Mühlen dieses Prozesses kommen steckt, protestierte und diesen Prozess eben nicht schicksalshaft gegeben sah, dass dieser Prozess ewig währen muss, da er eben aus der Form der Vermittlung von Gesellschaft und Natur entspringt. Als schwierig verschrienen Büchern wie der negativen Dialektik zeigt sich das in der Kritik unter anderem am soziologischen Rollenbegriff, wo Adorno schreibt, das befreite Ich, nicht länger eingesperrt in seine Identität, wäre auch nicht länger zu Rollen verdammt. Was gesellschaftlich bei radikal verkürzter Arbeitszeit an Arbeitsteilung übrig bliebe, verlöre den Schrecken, die Einzelwesen durch und durch zu formen. Also auch hier ist wieder dieser Rückgriff auf eine Kritik der politischen Ökonomie vorhanden. Aber genau dieser Vermittlungsprozess zwischen Natur und Gesellschaft, also die Frage nach diesem Vermittlungsprozess zwischen Natur und Gesellschaft, ignoriert auch der am Anfang des Vortrags erwähnte Poster. Wenn er meint, wer von Subjekten schreibe, gehe weit an Marx und an marxistischen Theorien und Praxen vorbei. Also für ihn stellt sich das so dar, dass dort, also eben in diesem bei Marx und in den marxistischen Theorien, Menschen, du und ich und unsere Bedürfnisse im Mittelpunkt stünden, nicht Subjekte. Und er schreibt weiter, da wo deine, meine, unsere Bedürfnisse thematisiert werden und du und ich, wir uns nicht mehr mit wahren Kategorien, Institutionen wie unter anderem Geschlecht erschöpfend beschrieben sehen, dort würde sich auch der Poststrukturalismus mit Marx treffen. Und genau dieses, auch diese Aufteilung Kategorien von Subjekt, also Kategorien und Subjekt auf der einen und ich und du mit den direkt natürlichen Bedürfnissen auf der anderen Seite, auch das ist, würde ich sagen, genau so ein, ist das Problem, dass dabei diese Vermittlung zwischen Gesellschaft und Natur nicht gedacht wird und auch nicht gedacht werden kann. Um die es allerdings bei Marx schon ging, wenn er zum Beispiel ausführte, dass auch Bedürfnisse jetzt nicht einfach so gegeben sind, sondern historisch und eben auch genau durch die Form, in der diese der Prozess zwischen dieser Stoffwechselprozess zwischen Gesellschaft und Natur abgewickelt wird, sich entwickeln. Also auch bei Marx findet sich schon, ist diese Trennung zwischen Gesellschaft und Natur nicht so direkt, also ist diese Vermittlung gedacht, so um das auf den Punkt zu bringen. Und diese Empörung darüber, was dieser Prozess natürlich dem quälbaren Leib, dem menschlichen Natur, was in diesem Prozess dem quälbaren Leib, dem menschlichen Natursubstrat angetan wird, also diese Empörung darüber, die für die kritische Theorie und für Adorno zentral ist, wird bei Foucault, der diesen Prozess als, wie er da eben vorher schon gefasst hat, als unendliche und unausweichliche Wiederholung des grundsätzlich immer Gleichen zu einer Glorifizierung des Opfers. Und gerade im Spätwerk, würde ich sagen, von Foucault, wo er sich dann so mit den Techniken des Selbst beschäftigt, wird diese Opferbereitschaft deutlich. Das Spätwerk wird ja von manchen Interpreten als Weg aus der Sackgasse, in die Foucault sich manövriert hätte, also mit der Machtanalyse manövriert hätte, gesehen. Denn diese Sackgasse entsteht sozusagen, wenn alles Macht ist, dann ist auch die Subjektivierung nur ein Machteffekt und ja, dann ist ja so etwas wie Widerstand unmöglich. Und da gibt es natürlich die Leute, die sagen, naja, mittels dieser Techniken und mittels dieser sozusagen Entdeckung der Subjektivität, die dann in diesen Techniken des Selbst passieren, würde er sich aus dieser Sackgasse herausmanövrieren können und ja, das sei sozusagen da sei sehr viel emanzipatorisches Potenzial drinnen. Wenn man sich aber diese Techniken ansieht, wie sie zum Beispiel im Text Hermeneutik des Subjekts beschrieben werden, dann zeigt sich, dass es bei diesen Techniken hauptsächlich um Askese und um Zurichtung des Selbst, oder zumindest Askese und Zurichtung des Selbst zentrale Punkte dieser Praktiken sind. Ich kann da vielleicht als Beispiel kurz eine dieser Techniken zitieren, die Praemeditatio Malorum. Also es ist auch kein Zufall, dass er sich da sehr stark auf die Stoa und antike Philosophie bezieht. Diese Praemeditatio Malorum ist halt sozusagen das Vorwegnehmen von die Meditation auf Übel in der Zukunft. Also er schreibt darüber, es geht darum, sich das Schlimmste, das überhaupt eintreten kann, vorzustellen, selbst wenn die Chance, dass es eintritt, sehr gering ist. Und das klingt ja zunächst auch einmal wieder sehr nahe an der kritischen Theorie, wenn man als kritische Theorie auch so fasst als durchaus Katastrophenbewusstsein, das Bewusstsein salopp gesagt, dass alles schief gehen kann. Bei Foucault ist allerdings, wenn er weiterschreibt, das Ziel ein anderes. Es geht darum, das ist jetzt Zitat, sowohl die Zukunft als auch das Übel zu neutralisieren. Die Zukunft, indem man sie sich als höchst gegenwärtig und bereits gegeben vorstellt. Das Übel, indem man sich darin übt, es nicht mehr als solches zu betrachten. Eine Übung also, das ist jetzt die Interpretation, die helfen soll, sich Zumutungen so zurechtzulegen, dass sie nicht mehr als solche erscheinen. Die anderen Übungen, ja, kann man sich auch noch vielleicht kurz erwähnen, bestehen zum Beispiel darin, zuerst Sport zu betreiben, sich dann an eine gedeckte Tafel zu setzen und dann allerdings wie ein Armer zu essen. Also, ja, was daran jetzt so das besonders positiv hedonistische oder so irgendwas sein soll oder halt eben das emanzipatorische sein soll, ist mir wirklich ein Rätsel. Und als Krönung dieser Übungen gilt dann die Einübung des Todes, also dass man halt quasi vom Standpunkt des Todes aus, also sich sozusagen in den Standpunkt des Todes, an die Schwelle des Todes zu versetzen, und dann würde man plötzlich, käme man nämlich plötzlich der Wahrheit näher. Also er sagt das so, indem man sich an der Schwelle des Todes stehend betrachtet, kann man jede Handlung, die man vollzieht, ihrem eigenen Wert nach betrachten. Und warum das, also es gibt auch kein großartiges Argument, warum man das vorher nicht schon quasi ein Urteil über eine Handlung fällen könnte, warum man sich da vorher also an die Schwelle des Todes stehend betrachtend vorstellen muss. Diese Opferbereitschaft, also um die ich jetzt versucht habe, da auch noch im eben in diesen Techniken des Selbst kurz zu skizzieren, und die Faszination für diese, prägen auch alle Stellungnahmen Foucaults zu politischen Bewegungen. Denn nach seiner Logik, und auch, ich meine, das hatten wir vielleicht auch bei dieser letzten Technik mit der Einfühlung in den Tod gesehen, kann ja Denken und Gesellschaftskritik keinen Maßstab zur besseren Praxis bieten. Ja, politische Überlegungen werden bei ihm nur noch ein Mittel zum Zweck, um genug Leute zu mobilisieren letztendlich. Und das lässt sich anhand eines Kommentars zu den Studentenunruhen 1968 in Tunesien sehen, deren Zeuge er wurde. Also das ist jetzt das Zitat. Ohne eine politische Ideologie oder eine politische Weltanschauung wäre der Kampf zweifellos nicht ausgebrochen. Dagegen waren die Exaktheit der Theorie und ihre Wissenschaftlichkeit völlig zweitrangige Fragen, die eher als Trugbild dienten, denn als Anweisungen zu korrekten und richtigen Verhalten. Der Inhalt dieser Überlegungen ist also zweitrangig. Sie müssen nur da sein und als Schmiermittel funktionieren, denn, und das ist jetzt wieder ein Zitat, wie kann in der heutigen Welt bei einem Individuum die Lust, die Neigung, die Fähigkeit und die Möglichkeit zu einem unbedingten Opfer wecken? Was kann in der heutigen Welt bei einem Individuum die Möglichkeit zu einem unbedingten Opfer wecken? Ohne dass man darin den geringsten Wunsch nach Macht und Gewinn vermuten könnte. Das war es, was ich in Tunesien gesehen habe, den Beweis für die Notwendigkeit des Mythos, eine Spiritualität, die Unverträglichkeit bestimmter Situationen, die Kapitalismus, Kolonialismus und Neokolonialismus hervorrufen. So, jetzt muss ich einen Schluck trinken. Wohlgemerkt, es geht ja keineswegs darum, dass Menschen, die ihre Situation verbessern wollen, sich die Gründe ihres Elends überlegen und dann etwas dagegen tun. Hier geht es um ein Opfer, das gerade keinen Gewinn, wie zum Beispiel eben bessere Lebensumstände, geknüpft sein soll. Und nebenbei, diese Rede vom massenmobilisierenden Mythos, dessen Inhalt egal sei, macht Foucault zu einem Nachfolger des Theoretikers Georges Sorel, der vom Mythos des Generalstreiks schließlich zu dem der Nation kam und ja auch unter anderem von Mussolini sehr geschätzt wurde. Wenn also heute in der Prokla Alex Demirovic gerade das wieder aufzugreifende Moment Foucaults in seiner Begeisterung für den Mythos und für die Spiritualität sieht, wie er schreibt, dann sollte einem das zu denken geben. Und ja, da ist eben, wie gesagt, diese inhaltlichen Maßstäbe, weil es ja kein Ziel oder sowas geben kann, für Foucault auch kein Punkt sind, an dem man sozusagen politische Bewegungen beurteilen könnte, wird bei ihm auch die Opferbereitschaft überhaupt schon zum Maßstab. Als im Winter, als er dann nachdem er das in Tunesien, diese Studentenunruhen gesehen hat, und im Winter 1968 nach Frankreich zurückkehrt, ist er enttäuscht über die Proteste in Paris, und er schreibt darüber, wie gewaltsam, wie leidenschaftlich die Kämpfe auch geführt worden sein mögen. Sie hatten doch niemals denselben Preis, kosteten niemals dieselben Opfer, verglichen mit Tunesien. Und schließlich war es dann auch diese politische Spiritualität, die Foucault an der iranischen Revolution 1979 und am politischen Islam faszinierte. In einer Reihe von Zeitungsartikeln wiederholte er seine Wertschätzung für das Projekt einer islamischen Regierung, wie sie Ayatollah Khomeini forderte. Er war fasziniert von der mobilisierenden Wirkung der Religion. Also Zitat, sie transformiert tausende Formen der Unzufriedenheit, des Hasses, des Elends und der Verzweiflung in eine Macht. Dieser große politische Wille, darin setzt Foucault seine Hoffnung, sollte verhindern, dass die Massenbewegung in politische Parteien und deren Kalkulationen zerfällt. also auch nach der Flucht des Schahs, denn dieser Wille sollte irreduzibel sein, das ist ein Wort, das immer wieder, also eine Wendung, die immer wieder vorkommt, und mit den Formen der Politik, die Foucault mit der von ihm kritisierten Moderne in Verbindung brachte, brechen. Dass das Individuum bei dieser Begeisterung für die Bewegung ignoriert wurde, versteht sich von selbst. Jetzt muss ich kurz schauen. Da, genau. Also er hat ja schon an anderer Stelle einmal gesagt, das Individuum ist auch nur ein Produkt der Macht. Also das ist in diesem Vorwort zu dem Anti-Oedipus von Deleuze und Guattari. Und weiter schreibt er dort, worauf es ankommt, ist die Entindividualisierung. Und für diese erscheint ihm eben diese iranische politische Spiritualität als ein Garant. Und damit, also ich habe versucht zu zeigen, dass diese Nähe, in die Foucault da und, also bei Marx und der kritischen Theorie gestellt wird, und damit unterstreicht er, würde ich sagen, dass bei seiner Theorie weniger Marx oder die kritische Theorie Pate stand oder dass es da Verbindungen gibt, sondern eher Heidegger. Wie er auch selbst meint, er schreibt einmal, dass der... So, jetzt bin ich endgültig verwirrt. Also nicht verwirrt, aber ich finde den Zettel nicht. Doch, da. Ja. Wie in einem Interview aus 1984 meint, gewiss, Heidegger ist stets für mich der wesentliche Philosoph gewesen. Und um jetzt den Übergang vielleicht zum nächsten Teil des Referats oder des Vortrags zu machen, Heidegger hat 1938 in seinem Vortrag das Zeitalter des Weltbilds auch das Entstehen des Subjekts als reflektierende Ebene bei Descartes als das größte Problem der Neuzeit angesehen. Denn dadurch sei das ursprünglich ungetrennte Sein in zwei Teile gerissen worden und die so entstandene neuzeitliche Metaphysik sei nur zusammen mit der gesamten abendländischen Metaphysik aufzuheben. Wie diese Aufhebung der Metaphysik dann auch bei weiteren Vertretern und Vertreterinnen des Poststrukturalismus vorkommt, wird jetzt Alex Gruber weiter ausführen.